denn du kennst die schönsten Lieder. Um ein Lied für dich und ein Lied für mich spielt ich dich immer wieder. Ach, Veronika, spiel Harmonika, spiel mir die Liebesweisen vor. Schöner noch allerdings ist es, wenn du dazu singst und das nur für uns beide. Und du spielst ein Lied vom Lieben und ein Lied vom schönen Mai. Dass wir zwei zusammen blieben, wünsche ich mir dann dabei. Ach, Veronika, spiel Harmonika, spiele mir die schönsten Weisen vor. Ja, du weißt, was du spielst, weil du meine Sehnsucht fühlst nach dir, Veronika.